herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Logbuch Legalisierung. Es ist ein bisschen her, dass ich mich gemeldet habe, aber ihr wisst, der Kühlschrank muss irgendwie voll. Das heißt, ich kann das Projekt einfach aus beruflichen Gründen im Moment nicht so ganz voranbringen. Ich habe aber echt großes Interesse, dass das irgendwie weiterläuft. Ich werde wahrscheinlich das Ganze einfach ein bisschen einschränken, also weil sich eben gezeigt hat, dass so eine Folge vorzubereiten doch eine ganze Menge Arbeit ist. Ich werde einfach, habe ich mir jetzt überlegt, immer mal so ein paar wesentliche Artikel, über die ich so gestolpert bin, einfach vorstellen. Die könnt ihr dann selbst lesen und euch dann selbst ein Bild machen. Ich werde es vielleicht auch ein bisschen bewerten, aber ich werde jetzt nicht mehr so in dem ganzen Sinne jetzt wirklich versuchen, das ganze Geschehen in der Legalisierungsszene abzubilden. Das wird doch einfach ein bisschen viel Arbeit oder das kann ich eben jetzt im Moment einfach nicht leisten. Vielleicht ändert sich das wieder. Das heißt, jetzt gibt es erstmal wirklich so ein bisschen die Presseschau oder ein paar ganz wenige schöne Artikel. Und ich fange auch mit dem ersten gleich an. Das ist auch recht schwere Kost direkt für den Einstieg, sage ich mal, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Ihr alle kennt ja wahrscheinlich unsere nette Drogenbeauftragte Mechthild Dickmanns. Die Frau fällt leider nicht durch irgendwie auch immer geartete Ratio oder sonst wie Dinge aus. Also die Frau macht wirklich einfach nur Blödsinn, was Drogenpolitik angeht und behauptet Blödsinn. Das ist einfach schade, dass diese Frau diesen Job macht. Aber ich sage es mal so, sie ist in der FDP und so wie es im Moment aussieht, wird sie dann wohl nicht nochmal irgendwie irgendein Bundesamt wahrnehmen. Der Artikel, in dem geht es darum, dass Deutschland irgendwann in den letzten 2 Jahren vermutlich aus der sogenannten Pompidou-Gruppe ausgetreten ist. Das heißt, die heißt so nach dem Gründer der Gruppe, das war ein französischer Präsident, die eigentlich heißt die Gruppe Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking in Drugs und ist schon 1971 gegründet worden und ist eine der ganz wesentlichen übernationalen Gruppen, in denen es eben um Drogenpolitik geht. Und da ist Deutschland jetzt eben ausgetreten, auf wahrscheinlich eben auf direkte Anordnung von der Frau Dückmanns. Sie ist die Einzige, die da ja irgendwie in dem Bereich mitspielen kann. Und das ist eine ziemliche Katastrophe, denn wie soll eine Drogenbeauftragte ihren Job wahrnehmen oder Job gut machen, wenn sie aus so wesentlichen Institutionen eben zur Drogenpolitik einfach austritt? Eine Begründung dafür gab es nicht. Es gab nicht mal eine offizielle Pressemitteilung. Der Hans Cousteau, über den ich mit Sicherheit auch nochmal was erzählen werde, hat einen sehr, sehr guten Artikel im Hanfjournal dazu geschrieben. Den solltet ihr euch mal durchlesen. Ist wohl irgendwie darauf gekommen, weil ein österreichischer Politiker das irgendwie angemerkt hat und dann hat der Hans Cousteau mal ein bisschen recherchiert und 2009 wurde noch über diese Pompidou-Gruppe berichtet im jährlichen Drogen- und Suchtbericht. 2010 gab es dann ja keinen Drogen- und Suchtbericht, was Aufreger für sich war und 2011 ist dann der Name dieser Gruppierung im Bericht auch gar nicht mehr aufgetaucht, also wurde wohl dann irgendwann einfach ausgetreten und entsprechend verweigert, international zu kooperieren mit anderen Staaten, also sowohl jetzt Nachbarstaaten als auch Staaten weltweit. Übrigens schaffen auch andere kleinere Staaten, das da gerade einzutreten, also auch in dieser Gruppierung mitzumachen. Wir haben da irgendwo ein Beispiel, ich glaube Paraguay ist gerade eingetreten. Also wenn Paraguay das schafft und Deutschland nicht sich international mit dem Thema Drogenpolitik in einer Kooperationsgruppe zu beschäftigen, ja dann denke ich mal, spricht das Bände über die Arbeit der Drogenbeauftragten der Bundesrepublik Deutschland. Also lest euch auf jeden Fall mal den Artikel vom Hans Cousteau durch im Halbjournal, den habe ich verlinkt. Tribbel, über den ich ja schon mal was gesagt habe, der hat daraufhin eine Anfrage an die Frau Mechthild Dückmanns geschrieben und zwar über die Plattform Abgeordnetenwatch.de, die kennt ihr mit Sicherheit. Wenn nicht, werde ich dazu auch später noch mal ein bisschen was erzählen, aber das ist im Wesentlichen eben eine Plattform, bei der man ja Politiker regional wie Bundespolitiker einfach Anfragen stellen kann und die werden dann eben öffentlich beantwortet und man kann sich da eintragen als Interessent für eine Antwort, weil die Fragen meistens nicht sehr zeitnah beantwortet werden, kann man sich da eben seine E-Mail-Adresse eintragen und je mehr Leute sich da eintragen, desto höher ist die Zahl an interessierten Leuten, desto höher priorisiert wird diese Anfrage auch. Also geht mal auf den Link von der Anfrage bei Abgeordnetenwatch und tragt euch damit eure E-Mail-Adresse ein. Bisher sind das nur 17 Leute, das ist ein bisschen wenig. Das ist ein schwieriges, schweres Thema, sage ich mal, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, also bekundet da mal euer Interesse, damit die Frau Dückmanns sich dazu dann auch irgendwann äußern wird. Ich werde mit Sicherheit berichten, wenn dazu dann eine Antwort kommt. Dann als nächstes eine ganz kleine Sache. Es wurde ja irgendwann wieder der Weltdrogenbericht vom UNODC veröffentlicht. Das ist eben auch ein großer Report, in dem viele Länder ihre statistischen Informationen einfließen lassen und teilweise auch Erkenntnisse präsentiert werden. Und über den Bericht an sich will ich gar nicht viel sagen. Ich will nur mal eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist. Als ich da irgendwie im Auto fuhr, wurde dann aus unserer Landesfunkanstalt wurde dann irgendwie gesagt, ja, und eine Erkenntnis aus diesem Weltdrogenbericht ist eben, dass Cannabis die am meisten konsumierte Droge ist. Und naja, da musste ich dann so ein bisschen irgendwie den Kopf schütteln, weil das natürlich völliger Quatsch ist. Die meistkonsumierte Droge oder die meistkonsumierte Rauschdroge ist immer noch Alkohol, und Droge an sich ist, ich weiß es nicht, wahrscheinlich Kaffee sogar noch mehr als Alkohol, das kann ich nicht sagen, aber der Fakt, dass man da die zwei größten Drogen und einfach mal eben raus oder die zwei meistkonsumierten Drogen einfach rauslässt aus dieser Statistik, das finde ich schon irgendwie krass, spricht einfach ein Bild über die ganze Wahrnehmung in dem Bereich. Im Endeffekt geht es ja auch in der Cannabis-Legalisierung irgendwie weniger jetzt darum, dass man Cannabis konsumieren möchte, sondern einfach auch häufig darum, einfach diesen völlig juristisch völlig unhaltbaren Zustand der Illegalität von Cannabis einfach zu ändern, weil das ist einfach das Problem, das im Moment da ist. Es geht ja nicht um den Spaß, es geht einfach darum, dass ein Missstand herrscht, ein politischer Missstand. Es wird konsumiert, es wird angeboten und es ist, obwohl es nicht schädlich ist, verboten, was zu ganz, ganz großen volkswirtschaftlichen Schäden auch führt. Und naja, das wird natürlich dann durch solche Dinge, wenn dann Cannabis plötzlich die am meisten konsumierte Droge bezeichnet wird, das ändert natürlich nicht viel daran, sondern dann sollte man eben einfach auch mal auf die Relation hinweisen, dass Alkohol eigentlich das viel größere Problem ist als Cannabis. Aber das nur ganz kurz am Rande. Dann eine Sache, die neulich passiert ist, die nicht ganz so schön war. Der DHV, der Deutsche Hanfverband, hatte einen Protestmailer gemacht. Und zwar ging es um die rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen. Und da wurden ein paar drogenpolitische Forderungen gestellt. Das könnt ihr auch nochmal nachlesen. Und dann hat die Grüne in NRW hat dann den Petenten oder den Leuten, die an diesem Mailer teilgenommen haben, hat da einfach eine Antwort geschrieben. Und die haben so einen ganz klassischen Computerfehler in Anführungsstrichen gemacht. Die haben nämlich alle E-Mail-Adressen in die Anzeile gepackt. Das heißt also, jeder, der diese E-Mail bekommen hat, konnte sehen, an wen sie noch ging. Das waren wohl insgesamt 410 Adressen. Und ich sage es mal so, für die Leute, die vielleicht in ihrer Drogenarbeit oder in ihrer Legalisierungstätigkeit anonym bleiben wollen, wie ich zum Beispiel, ist das dann natürlich nicht so toll, wenn dann wirklich die Adressen rumgehen. Gut, ich meine, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die nur an Leute gegangen sind, die auch da eben entsprechend wohlwollend zu dem Thema sind und auch kein Interesse daran haben, dass das jetzt veröffentlicht wird, aber das ist schon ein ziemlicher Klopper, den die Grüne sich da geleistet hat. Da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken von Seiten des DHV, wie man sowas in Zukunft umgehen kann, ob man da irgendwie das dann über den DHV verteilen lässt oder so. Das ist eine schwierige Geschichte, aber das ist schon ein ziemlicher Klopfer, der da passiert ist. Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert, denn ich bin auch so jemand, der da doch erstmal anonym bleiben möchte in seiner politischen, in Anführungsstrichen, Gesinnung, was jetzt Hanf angeht. Und da sind solche Vorfälle natürlich unschön. Im Regelfall ist das nicht so, auch wenn ihr zum Beispiel bei Abgeordnetenwatch eure E-Mail-Adresse eintragt, dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ihr anonym seid. Und selbst wenn es rauskommt, mein Gott, das ist eben einfach eine politische Forderung, die ihr steht. Ihr macht euch damit nicht illegal, aber es muss ja nun der Arbeitgeber nicht immer unbedingt wissen, was man so in seiner Freizeit macht. Das ist immer so der Gedanke, den ich da habe. Ich hoffe, dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Ich hoffe, dass die Grüne lernt, den Unterschied zwischen TU und CC und BCC irgendwie nochmal auf die Reihe bekommt. Zum Abschluss habe ich dann hier noch einen ganz schönen Artikel aus der Taz. Wem das nichts sagt, das ist die wohl größte linke deutsche Tageszeitung. Die sind manchmal schon ziemlich links, aber schreiben häufig sehr, sehr lesenswerte Artikel auch, die man sehr gut lesen kann, und sind auch eigentlich immer so das Presseorgan, das größere Presseorgan in Deutschland, das so sehr vernünftige Thesen zum Thema Hanflegalisierung oder Drogenlegalisierung generell eben verbreitet. Und da gibt es einen Artikel namens "Sperrt das Hanf weg". Der bringt jetzt nichts fundamental Neues, aber der Daniel Kretschmer, der den geschrieben hat, der fasst so bestimmte Punkte sehr schön zusammen. Das Ding kann man einfach sehr schön lesen und kann es vielleicht auch einfach mal für sich ranziehen, um dann in der Legalisierungsdiskussion so ein paar, ich sag mal, spitzfindigere Punkte anzubringen. Das ist schon ein sehr schöner Artikel, den würde ich euch empfehlen. Zum Abschluss möchte ich dann nochmal was zu einem naheliegenden Thema sagen, nämlich wie das mit den anderen Drogen aussieht. Denn die meisten Argumente, die für die Legalisierung von Hanf sprechen, die lassen sich eigentlich auch auf einige andere Drogen übertragen. Zum Beispiel bei Ecstasy ist das so. Das hat wohl auch eine sehr oder eher geringe Schädlichkeit und ist genauso illegalisiert. Und die allermeisten Argumente, die für die Legalisierung von Hanf sprechen, sprechen auch für die Legalisierung von Ecstasy. Und bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich mit solchen Sachen gar nichts am Hut habe, mit den anderen Drogen und deswegen darüber auch nicht berichten werde. Aber vielleicht habt ihr damit ja irgendwie was zu tun und sagt auch, das ist auch ein Missstand, dass diese Drogen verboten sind. Vielleicht lasst ihr mir einfach mal einen Kommentar da. Das würde mich mal interessieren, ob ihr ja auch wie eure Position zu anderen in Anführungsstrichen weichen oder weniger schädlichen Drogen ist, die illegalisiert sind. Vielleicht kann ich dann da am Rande ja auch nochmal ein paar Informationen zu aufschnappen. Gut, das war's dann für heute. Ich hoffe, wie gesagt, ab jetzt in etwas höherer Häufigkeit wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.